säuselnde Lüfte wehen so mild, blumiger Düfte atmet erfüllt. Wie haucht ihr mich wonnig begrüßen dann, wie habt ihr dem pochenden Herzen getan? Es möchte euch folgen auf luftiger Bahn, es möchte euch folgen auf luftiger Bahn, so munter rauschen zumal, wollen hinunter silbern ins Tal. Bächlein so munter rauschen zumal, wollen hinunter silbern ins Tal. Die schwebende Welle, dort eilt sie dahin, die spiegelt sich Fluren und Himmel darin. Was siehst du mich sehnen, verlangender Sinn? Was siehst du mich sehnen, verlangender Sinn? Rastlose Sehnen, wünschendes Herz, immer nur Tränen, Klage und Schmerz. Rastlose Sehnen, wünschendes Herz, immer nur Tränen, Klage und Schmerz. Auch ich bin mir schwellender Triebe bewusst, wer stillet mir endlich die drängende Lust? Nur du befreist den Lenz in der Brust, nur du befreist den Lenz.